NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Peter Lieck liest nun wieder aus dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz, heute den 28. von 32 Abschnitten. Anton Reiser erlebt auf seiner Wanderung von Hannover ins Thüringische seine erste herbe Enttäuschung. Es ist sein sehnlichster Wunsch, Schauspieler zu werden, und um diesen Wunsch zu verwirklichen, hat er seine Reise angetreten. In Gotha trifft er nun auf die berühmte Eckhoffsche Schauspielergesellschaft, die ihn aber nicht in ihre Reihen aufnimmt, weder als Schauspieler noch als Theaterdichter. 14 Jahre später, bei Niederschrift seines Buches, wusste Karl Philipp Moritz, warum seine bzw. Anton Reisers Blütenträume damals nicht reifen konnten. Durch jedes fremde Schicksal, hieß es da, fühlte er sich gleichsam sich selbst entrissen und fand nun in anderen erst die Lebensflamme wieder, die ihm selber durch den Druck von außen beinahe erloschen war. Es war also kein echter Beruf, kein reiner Darstellungstrieb, der ihn anzog, denn ihm lag mehr daran, die Szenen des Lebens in sich als außer sich darzustellen. Er wollte für sich das alles haben, was die Kunst zum Opfer fordert. Konrad Ekhoff, der Schauspieldirektor, erkannte sogleich Anton Reisers mangelnde Jugendlichkeit, die Mängel seiner Physiognomie, seiner Introvertiertheit. Goethe sei auch klein, lässt der Anton Reiser wissen, hätte aber ein markanteres Gesicht. Konrad Ekhoff war der Lieblingsschauspieler Lessings, mit dem er 1767 das erste deutsche Nationaltheater in Hamburg begründet hatte. In Schwerin richtete er eine Schauspielerakademie ein, in der es um so folgenreiche Neuerungen wie die Einführung von Leseproben ging und für die Schauspieler um die Kenntnis des gesamten Stücks, nicht nur der eigenen Rolle. Anton Reiser lernt den berühmten, damals 56-jährigen Mann 2 Jahre vor dessen Tod kennen. Die niederschmetternde Absage nach 3 Wochen hoffnungsvoller Teilnahme an den Proben wird ihm von dem Bibliothekar Reichert überbracht, der in der Direktion Ekhoffs als eine Art Geschäftsführer fungiert und sich um die Vertragsangelegenheiten kümmert. Über Anton brechen nun von Neuem Zukunftsängste herein. Hören Sie wieder Peter Lieck. Als er zu Hause kam, legte er sich sogleich zu Bette. Seine Sinne waren stumpf, seine Gedanken wussten keinen Ausweg mehr zu finden. Und der Schlaf war das Einzige, was ihm übrig blieb. Es war ihm, als ob er aus diesem Schlafe nicht wieder erwachen würde. Denn alle Lebensaussichten waren ihm abgeschnitten und er hatte keine Hoffnung mehr, wozu er erwachen sollte. Der Gedanke von Auflösung, von gänzlichem Vergessen seiner selbst, von Aufhören aller Erinnerung und alles Bewusstseins war ihm so süß, dass er diese Nacht die Wohltat des Schlafes im reichsten Maße genoss. Denn kein leiser Wunsch hemmte mehr die gänzliche Abspannung aller seiner Seelenkräfte. Kein Traum von täuschender Hoffnung schwebte ihm mehr vor. Alles war nun vorbei und endigte sich in die ewig stille Nacht des Grabes. So wohltätig reicht die Natur den Hoffnungslosen auch schon die Schale dar, aus der er Vergessenheit seiner Leiden trinken und alle Erinnerungen an irgendetwas, das er wünschte oder wornach er strebte, aus der Seele verwischt werden sollen. Als Reiser am anderen Morgen spät aus seinem tiefen Schlafe erwachte, fühlte er sich wunderbar an Leib und Seele gestärkt. Er fühlte Kraft in sich, alles zu unternehmen, um auch selbst unter diesen Umständen noch zum Ziel seiner Wünsche zu gelangen. Es stieg ein Gedanke in ihm auf, sich hier um Unterrichtsstunden zu bewerben, sich durch seinen eigenen Fleiß zu nähren und auf dem Theater umsonst zu dienen. Dieser Entschluss wurde immer lebhafter bei ihm und er traute seinen Kräften alles zu, sobald er nur wieder einen Schimmer von Hoffnung vor sich sah, sein Ziel zu erreichen. Während dieser Gedanken zog er sich an und ging zu Eckhoff, dem er seinen Entschluss entdeckte und dessen Rat er sich ausbat, indem er versicherte, dass er für sich selbst leben könne, ohne doch von der Art, wie er zu leben dächte, sich etwas merken zu lassen. Eckhoff lobte und billigte seine Standhaftigkeit und sagte ihm, er zweifle nicht, dass dies Anerbieten werde angenommen werden. Der Bibliothekarius Reichert, welchem Reiser eben diesen Entschluss bekannt machte, versprach, ihm den andern Tag Bescheid darauf zu geben. Und nun kehrte Reiser voll neuer Hoffnung wieder zu Hause. Sein ganzes Beginnen kam ihm nun selber noch ehrenvoller vor, weil er mit der Kunst zugleich den Fleiß in nützlichen Geschäften und nährendem Erwerb verband und alle seine übrigen Stunden der Kunst zum Opfer brachte. Er aß nun diesen Mittag wieder voll Zutrauen bei seinem Wirt und fühlte in sich einen unwiderstehlichen Mut, der Kunst zuliebe das Härteste im Leben zu ertragen, sich auf die notwendigsten Bedürfnisse einzuschränken und Tag und Nacht nicht zu ruhen, um sich in der Kunst zu üben und zugleich seine Unterrichtsstunden gehörig abzuwarten. Mit diesen Entschlüssen, die ihm einen recht heroischen Mut einflößten, kam er am anderen Morgen wieder zu Reichard und hörte nun sein Endurteil, dass man sich auch auf sein Anerbieten, umsonst auf dem Theater zu dienen, nicht einlassen könne und jetzt schlechterdings kein neues Engagement bei diesem Theater mehr stattfinden solle. Wenn Reiser einige Wochen eher gekommen wäre, so hätte sich etwas für ihn tun lassen, nun aber sei alles vergeblich. Diese ganz unerwartete zweite, abschlägliche Antwort versetzte Reisern in eine Art von innerer Erbitterung. Er fing in diesem Augenblick an, sich selbst zu hassen und zu verachten und fragte, ob er denn nicht etwa Souffleur oder Rollenschreiber oder Lichtputzer beim Theater werden könne. Reichard antwortete, es täte ihm leid, da Reiser so viel Feuer fürs Theater verriete, dass sein Unternehmen ihm hier misslungen wäre, indes würde es ihm vielleicht anderwärts gelingen. Reiser ging nun in tiefen Gedanken von Reichard weg und ging bei dem Bau am Schlosse auf und nieder, wo einige in Schiebkarren Steine zuführten, andere sie ordneten. Er stand wohl an eine Stunde da und sah immer dieser Arbeit zu. Dabei entstand eine sonderbare Begierde in ihm, sein gutes Kleid auszuziehen und mit den übrigen Tagelöhnern auch Steine zu diesem Bau auf den Schiebkarren herbeizuführen. Es war schon gegen Mittag, und die Sonne schien immer heißer. Die Hände der Arbeiter wurden lass, sie ruheten sich aus und verzehrten auf der Erde ihr Mittagsmahl. Reiser gab sich mit dem einen ins Wort und fragte ihn, wie viel sein Tagelohn betrüge. Es war eine Anzahl Groschen, die Reiser nicht mehr in seinem Vermögen hatte. Und das Geld konnte in einem Tage verdient werden. Der Entschluss, um diesen Tagelohn zu arbeiten, war in dem Augenblicke bei Reisern schon so gewiss, dass er innerlich lachen musste, dass der Arbeiter, während er mit ihm sprach, die Mütze vor ihm abnahm und nicht wusste, dass sie vielleicht morgen Kameraden sein würden. Das Einzige, was seine Erbitterung und Selbsthass und Selbstverachtung mildern konnte, war dieser Entschluss, worin er sich selbst wieder ehrte. Denn nun wollte er seinen wahren Zustand seinem Wirt entdecken, seinen Degen, sein Kleid ihm für die Bezahlung lassen und dann beim Schlossbau Steine zuführen. Während nun dies in seinen Gedanken vorging, glaubte er selbst, es sei sein wahrer Ernst und wusste nicht, dass seine Einbildungskraft ihn wieder täuschte und dass er schon wieder in Gedanken eine Rolle spielte. Denn als Handlanger beim Schlossbau war er nun das Niedrigste, was er nur sein konnte. Diese selbstgewählte freiwillige Niedrigkeit hatte einen außerordentlichen Reiz für ihn. Er lebte nun wie die übrigen von seinem Stande, ging des Sonntags fleißig in die Kirche und war ein stiller, religiöser Mensch. In einsamen Stunden ergötzte er sich denn mit Shakespeare und Homer und hatte dasjenige reelle Leben in sich, was er nicht außer sich haben konnte. Besonders rührend war ihm bei dergleichen Vorstellungen immer der Gedanke, dass er am Sonntage fleißig in die Kirche gehen und dem Prediger recht aufmerksam zuhören würde. Denn hierdurch vernichtete er gleichsam sich selbst, weil er alles, was auch der schlechteste Prediger ihm sagen würde, doch für sich noch sehr lehrreich hielt und nicht klüger als der einfältigste Mensch sein wollte. Er dachte sich nun wieder in dem Zustande, worin er als Hutmacherbursch gewesen war, wo er den Prediger, der ihm gefiel, wie ein Wesen höherer Art und selbst die Chorschüler auf der Straße mit Ehrfurcht betrachtete. Vom Theater durfte er in diesem Zustande kaum einen Begriff haben. Und doch war es ihm wieder, als ob eben dieser Zustand auf eine wunderbare Weise ihn seinem ersten Wunsche vielleicht wieder näher bringen könnte. Ehe er sich nun aber um die Stelle eines Tagelöhners bei dem Bau am Schlosse wirklich bewarb, konnte er doch nicht unterlassen, noch einmal zu Eckhoff zu gehen, um ihm Lebewohl zu sagen und ihm zugleich zu erzählen, dass auch seine letzte Hoffnung gescheitert sei. Er konnte diese Erzählung nicht ohne Beklemmung und Rührung vorbringen, weil er sich seinen ganzen nunmehrigen Zustand und also weit mehr dabei dachte, als er sagte. Der gute Eckhoff redete ihm zu, er solle den Mut nicht sinken lassen. 3 Meilen von hier in Eisenach sei jetzt die barzantische Truppe, Es würde ihm nicht fehlen, bei dieser Truppe angenommen zu werden. Er solle sich bei derselben nur erst eine Weile zu üben suchen und dann wieder nach Gotha kommen, wo vielleicht günstigere Umstände sich für ihn ereignen und seine Aufnahme desto leichter sein würde, wenn er schon eine Zeit lang bei einer Truppe gestanden hätte. Er könne dies ja leicht versuchen und den Weg von Gotha bis Eisenach auf der Chaussee wie einen Spaziergang machen. Mit dieser Anrede von Eckhoff war auf einmal das ganze Projekt mit dem Steine zuführen und dem Arbeiten ums Tagelohn aus Reisers Gedanken verschwunden. Denn das Ziel, wohin er doch am Ende wollte, sah er auf einmal wieder nahe vor sich. Und alle Bedenklichkeiten hörten auf, da er sich den Weg von Gotha nach Eisenach wie einen Spaziergang dachte, wodurch er gar keine Untreue an seinem Wirt beging, dem er von Eisenach als Schauspieler doch eher und leichter wie von seiner Tagelöhnerarbeit bezahlen konnte. Er ging also, da es Hochmittag war, aus Eckhoffs Hause, so wie er war, und ohne sich umzusehen, gerade auf Eisenach zu. Und dieser Weg wurde ihm nun auch wirklich so leicht wie ein Spaziergang. Denn alle die erstorbenen Hoffnungen waren nun auf einmal in seiner Seele wieder erneuert und machten einen lebhaften und angenehmen Kontrast gegen die melancholischen Ideen, womit er sich an diesem Vormittage noch zum Tagelöhner hatte verdingen wollen. Er dachte sich immer nahe bei Gotha. Und wie er am anderen Tage zurückkehren und seinem Wirt eine angenehme Nachricht bringen würde. Dies machte, dass die Schönheiten der Natur ihn wieder ergötzten. Er wandelte mit innigem Vergnügen durch die romantischen Täler zwischen den Bergen hin, und als er die Türme der alten Wartenburg, von der er schon in seiner Kindheit gehört hatte, zuerst erblickte, so umfasste sein Gemüt die Gegenstände umher mit einer Wärme und Anschließung, die ihm alles doppelt schön machte. Es war ihm, als ob er in einem süßen Traume schwebte, worin, was er ehemals gedacht hatte, eins nach dem anderen sich ihm nun wirklich darstellte. Es war ihm, als ob er allenthalben sein könnte, wo er wollte, da er sich so auf einmal in wenigen Stunden von Gotha nach Eisenach versetzt sah, woran er den Morgen desselbigen Tages noch gar nicht gedacht hatte. Seinen Überrock und andere Sachen, die er sonst bei sich trug, hatte er zu Hause gelassen, und wanderte in seinem besten Anzuge mit dem Degen an der Seite, so wie er bei Reichardt und Eckhoff seinen Besuch gemacht hatte, in Eisenach ein. Zufälligerweise steckten seine geschriebenen Gedichte und der lateinische Anschlagbogen, worauf sein Name stand, noch in seiner Rocktasche. Der Homer aber und ein Teil der Wäsche, die er bei sich trug, war samt dem Überrocke zurückgeblieben. Als er in die Stadt kam, schien ihm alles ein frohes und heiteres Ansehen zu haben. Die Menschen schienen gleichsam zur Freude gestimmt zu sein, so dass er mit lauter frohen Ahndungen in den Gasthof trat, wo er die Nacht bleiben wollte, und sich, nachdem er sich kaum niedergesetzt hatte, erkundigte, ob diesen Abend nicht etwa Komödie gespielt würde. Welch ein Donnerschlag war es für ihn, als man ihm antwortete, die barzantische Schauspielergesellschaft sei gerade diesen Morgen nach Mühlhausen abgereist. Also war es nun, als ob ein feindseliges Schicksal ihm immer auf dem Fuße nachfolgte und ordentlich wie mit Absicht alle seine Hoffnungen vereitelte. Dazu kam nun wieder, dass er nicht nur in der Einbildung, sondern wirklich und doppelt unglücklich war, weil die einzige Hoffnung, seinen Unterhalt zu finden und zugleich seine Schuld in Gotha zu tilgen, auf seiner Annahme bei der barzantischen Truppe in Eisenach beruhte und diese nun gerade an demselben Tage ihren Weg eben dahin genommen hatte, wo er hergekommen war. Sein Zustand brachte ihn der Verzweiflung nahe und machte, dass er zum ersten Mal sich über sein Schicksal wegsetzte und in eine Art von Vergessenheit seiner selbst geriet, welche ihn dem Anscheinen nach froh und aufgeräumt machte. Dabei war es ihm, als ob er durch diesen gar zu unerwarteten und hämischen Streich des Schicksals von allen Verbindungen losgesprochen wäre und sich nun selbst wie ein vernachlässigtes und verworfenes Wesen ansehen dürfe, das in gar keinen Betracht mehr kömmt. Er hatte den ganzen Tag nichts genossen und ließ sich den Abend Bier und Brot und auf die Nacht ein Bette geben, wo er des sanftesten Schlafes genoss, weil er auf keine Zukunft mehr rechnete und von keinem einzigen Gedanken an die Zukunft oder an sein eigenes Schicksal mehr gestört wurde, denn nun war er mit seinen Aussichten ganz am Ende. Am anderen Morgen aber fühlte er, dass dieser wohltätige Schlaf aufs Neue seine schlummernden Kräfte erweckt hatte. Er fühlte wieder, statt der Lähmung, einen gewissen Trotz und Erbitterung gegen das Schicksal, wodurch er Mut bekam, noch einmal alles zu dulden und alles zu wagen, um seinen Endzweck dennoch zu erreichen. Er entschloss sich, der barzantischen Schauspielergesellschaft nachzureisen und von Eisenach bis Mühlhausen denselben Weg, den er gekommen war, wieder zurückzugehen. Nachdem er nun in dem Gasthofe seine Zeche bezahlt hatte, So blieben ihm von seinem ganzen Vermögen noch 5 oder 6 Dreier übrig, womit er auf die Wartenburg stieg und von da die weite und schöne Gegend vor sich übersahe. Der Unteroffizier auf der Wartenburg redete Reisern sehr höflich an und fragte ihn, ob er nicht die Merkwürdigkeiten besehen wollte, worauf Reiser erwiderte, er würde den Nachmittag mit einer Gesellschaft wiederkommen. Jetzt wolle er sich nur in der Gegend ein wenig umsehen. Er fühlte sich, indem er um sich her blickte, auf diesem Standpunkte über sein Schicksal erhaben. Denn aller Widerwärtigkeiten ungeachtet war er doch bis auf diesen Fleck gekommen. Und diesen schönen Moment einer reizenden Aussicht in die umgebende Natur konnte ihm doch niemand rauben. Er sammelte sich gleichsam Stärke zu der Mühe und sorgenvollen Wanderschaft, die er nun aufs Neue wieder antreten wollte. Sein Plan, den er sich hierzu entworfen hatte, bestand in nichts Geringerem, als die wenigen Dreier, die ihm noch übrig waren, bloß zu Schlafgeld anzuwenden und bei Tage sich von den Wurzeln auf dem Felde zu nähren. Denn er hatte es auf dem Herwege von Gotha schon einmal versucht, ein paar Wurzeln auf dem Felde auszuziehen, die ihm, da er den ganzen Tag nichts genossen hatte, eine sehr angenehme Erquickung gewährten. Hieran hatte er sich hier gleich den Morgen beim Erwachen erinnert. Und dies war es vorzüglich, was ihm den Trotz gegen das Schicksal einflößte, von dem er sich nun beinahe ganz unabhängig dachte. Er fing noch an diesem Tage an, seinen Entschluss mit eben dem Selbstgefühl durchzusetzen, womit er auf seiner ersten Wanderung sich auf den bloßen Genuss von Bier und Brot beschränkte und fühlte sich nun doppelt so unabhängig wie damals. Denn während, dass der Unteroffizier auf der Wartenburg ihn mit der Gesellschaft zurückerwarten mochte, um ihm die Merkwürdigkeiten des Schlosses zu zeigen, verzehrte Reiser schon auf dem Felde sein Mahl von rohen Wurzeln, die er sich mit einem alten Einlegemesser, das er noch von seinem Freunde Philipp Reisern besaß, in Scheiben schnitt und sie mit dem größten Wohlgeschmack verzehrte. Nun war er aber, weil er sich zu lange auf der Wartenburg aufgehalten hatte, kaum erst 1 Meile von Eisenach, und ihn überfiel, da er seine Wurzeln verzehrt hatte, eine unwiderstehliche Trägheit, so dass er mitten auf dem Felde einschlief und erst am Abend bei Sonnenuntergang wieder erwachte. Da er nun nach dem nächsten Dorfe zugehen wollte, so kam er vom rechten Wege ab und erreichte erst spät einen Gasthof, wo er nichts verzehrte, sondern am anderen Morgen bloß die Streu bezahlte. Von diesem Dorfe aus verirrte er sich am anderen Tage wieder zwischen den Feldern, wo er Wurzeln suchte. Die gestrige Trägheit überfiel ihn wieder. Die Hitze war drückend, und wo er den Schatten eines Baumes fand, da legte er sich nieder und sogleich überfiel ihn der Schlaf. So dass er auf dem Wege von Eisenach bis Gotha, den er auf der Hinreise in wenigen Stunden zurückgelegt hatte, beinahe 4 Tage zubrachte. So labyrinthisch wie sein Schicksal war, wurden auch nun seine Wanderungen. Er wusste sich aus beiden nicht mehr herauszufinden. Vor Gotha schien sich seine Straße zurückzubiegen, und er musste doch wieder durch, wenn er seinen Weg nach Mühlhausen fortsetzen wollte. Und weil er nun die gerade Straße scheute, so war es ihm gewissermaßen lieb, wenn er sich verirrte. Sein lateinischer Anschlagbogen half ihm auf diesem Wege 2-mal durch. Einmal, da man ihn für eine verdächtige Person hielt, weil er keinen Pass vorzeigen könnte, und ein andermal, da man einen Pass von ihm verlangte, dass er nicht aus einer Gegend käme, wo damals die Viehseuche herrschte. Er zeigte seinen lateinischen Anschlagbogen vor und fügte hinzu, dass er ein Student sei und deswegen einen lateinischen Pass bei sich führe. Der Dorfrichter oder Schulze des Orts, welcher sich gegen seine Frau und die anderen Bauern das Ansehen geben wollte, als ob er Latein verstände, las mit einer wichtigen Miene den Anschlagbogen durch und sagte, es sei recht gut. Während nun Reiser diese Tage in einer Art von Betäubung, gleichsam wie in der Irre umherging, herrschte bloß die Imagination in ihm. Denn da er nun auf dem Felde lebte, so schien er sich an gar nichts mehr gebunden und ließ seine Einbildungskraft den Zügel schießen. Nun war ihm aber sein Schicksal nicht romanhaft genug. Dass er hatte Schauspieler werden wollen und sein Wunsch ihm misslungen war, das war eine abgeschmackte Rolle, die er spielte. Er musste irgendein Verbrechen begangen haben, das ihn in der Irre umhertrieb. Ein solches Verbrechen dachte er sich nun aus. Er stellte sich vor, dass er mit dem jungen Edelmann, den er in Hannover unterrichtete, die Universität in Göttingen bezogen und von diesem im Trunk zum Zweikampf genötigt worden wäre, wo er sich bloß verteidigt und jener wütend in seinen Degen gerannt sei, worauf er die Flucht genommen habe, ohne zu wissen, ob jener tot oder lebend sei. Diese von ihm selbst gemachte Erdichtung drängte sich ihm bei seinem Herumirren im Felde fast wie eine Wahrheit auf. Er träumte davon, wenn er einschlief. Er sah seinen Gegner im Blute liegen, er deklamierte laut, wenn er erwachte, und spielte auf die Weise mit seiner Fantasie mitten auf dem Felde zwischen Gotha und Eisenach die Rollen durch, welche man ihm auf dem Theater verweigert hatte. Und dies allein war es, was ihn von der Verzweiflung rettete. Denn hätte er sich seinen Zustand völlig so leer und abgeschmackt gedacht, wie er wirklich war, so würde er sich selbst ganz weggeworfen haben und in Schmach versunken sein. Nun aber wurde ihm das Bitterste erträglich. Am zweiten Tage, auf seiner Rückkehr von Eisenach nach Gotha, war es gerade Sonntag und eine drückende Hitze. Reiser kam vom Felde durch ein Dorf und suchte Schatten, den er nicht anders finden konnte, als auf einem grünen, mit Bäumen bepflanzten Platz gerade der Kirche gegenüber. Er ließ sich in einem Bauerhause erst ein Glas Wasser geben, dann legte er sich unter den Bäumen nieder, während das in der Kirche gegenüber gesungen wurde. Unter dem Singen schlief er ein und wachte nicht eher wieder auf, als bis der Prediger aus der Kirche kam, mit dem sein Sohn ging, der auch erst von der Universität zurückgekommen war. Beide gingen auf Reisern zu und fragten ihn, woher er käme und wohin er ginge. Er gab verwirrte Antworten und gestand endlich, dass er wegen eines Duells, das er in Göttingen gehabt habe, flüchtig sei. Es war ihm selber, als ob ihm dies Geständnis äußerst schwer würde, und der Gedanke an die Unwahrheit der Sache fiel ihm fast gar nicht mehr bei. Denn da er einmal bloß in der Ideenwelt lebte, so war ihm ja alles das wirklich, was sich einmal fest in seine Einbildungskraft eingeprägt hatte. Ganz aus allen Verhältnissen mit der wirklichen Welt hinausgedrängt, drohte die Scheidewand zwischen Traum und Wahrheit bei ihm den Einsturz. Der Prediger nötigte ihn in sein Haus und wollte ihn bewirten. Reiser aber, gleichsam wie von Angst getrieben, entfernte sich so bald wie möglich wieder. Denn er musste in seinem imaginierten Zustande die Gesellschaft der Menschen fliehen. Nahe vor Gotha nötigte ihn wiederum ein Prediger in sein Haus, der sich wohl einen halben Tag lang mit ihm unterhielt und ihm erzählte, dass vor ein paar Jahren auch so zu Fuße und wohlgekleidet ein reisender Gelehrter hier durchgekommen, der sich lange mit ihm unterhalten. Er habe sich den Tag im Kalender bemerkt und zweifle fast nicht, dass es der Dr. Barth gewesen sei. Nun erzählte dieser Prediger Reisern seine Geschichte, wie er sich erst lange als Hofmeister herumgetrieben und hier nun endlich in dieser alten Pfarre eine Ruhestätte gefunden habe, wo er dem, was in der Welt vorginge, nur so ganz von ferne zusähe. Reiser erzählte nun dem Prediger auch seine eigene, imaginierte, unglückliche Geschichte, wobei ihm der Prediger in einem Kaffeeschälchen einige Erfrischungen von eingemachtem Obst vorsetzte und ihm dabei Mut zusprach, dass er sein Verbrechen vielleicht noch wieder gut machen könne. Dabei sah er auf die weiße Scheide von dem Degen, welchen Reiser trug, und fragte ihn, ob eine solche Degenscheide denn wirklich das Zeichen der Freimaurer und ob Reiser nicht in diesem Orden sei. Je mehr dieser es verneinte, desto fester glaubte der Prediger, dem ungeachtet einen Freimaurer vor sich zu sehen, der sich ihm nur in diesem Punkte nicht entdecken wollte. Dieser Prediger betrachtete Reisern manchmal vom Kopf bis zu Fuß und schien sich überhaupt sonderbare Vorstellungen von ihm zu machen. Er hielt ihn für einen Menschen, der viel mehr verschwieg, als er sagte, und mit dem er nicht recht wusste, wie er dran war. Dem ungeachtet konnte er nicht unterlassen, immer noch Fragen an ihn zu tun, bis Reiser endlich, da die Sonne sich schon zum Untergangen neigte, von ihm Abschied nahm und der Prediger ihm noch die Ermahnung mit auf den Weg gab, vorzüglich sein Verbrechen durch Reue zu büßen. Durch die lange Unterhaltung mit dem Prediger und durch dessen Ermahnungen war Reisers Imagination noch mehr erhitzt. Er kam in der Abenddämmerung in Gotha an und ging in einer Art von hartnäckiger Betäubung und Fühllosigkeit dicht vor dem goldenen Kreuze vorbei, wo er logiert hatte, aus dem Tore wieder heraus, in welches er das erste Mal nach Gotha gekommen war, und nahm wieder den Weg auf Erfurt zu, um dann von da nach Mühlhausen zu gehen und endlich die barzantische Schauspielergesellschaft zu erreichen. Denn als er nur erst wieder durch Gotha war, verschwand auch allmählich die imaginierte Geschichte, die ihn 3 Tage vor Gotha in der Irre herumgetrieben hatte. Die erste Aussicht öffnete sich noch einmal wieder. Gotha lag wieder hinter ihm und war wieder der Mittelpunkt seiner Bestrebungen. So wie von Eisenach hoffte er auch von Mühlhausen, und zwar mit besserem Glück, dorthin zurückzukehren. Nun war es aber schon dunkel, ehe er ein Dorf erreichen konnte, und er verirrte sich und ging beinahe 1 Meile um. Indes kam er zuletzt doch wieder auf die rechte Straße, und langte in demselben Gasthofe an, wo er auf seiner Hinreise von Erfurt nach Gotha eine der widerwärtigsten Nächte in der Gesellschaft von den groben Fuhrleuten zugebracht hatte, deren Qualm ihm noch in frischem Andenken war. In diesem Gasthofe fand er noch alles lebhaft und einen Handwerksburschen unter den Bauern auf dem Flur sitzend, denen er seine Reisen in Kursachsen erzählte. Gerade als Reiser in den Gasthof kam, trat der Wirt herzu und gebot dem Erzähler Stillschweigen, weil es schon spät in die Nacht und Zeit sei, sich schlafen zu legen. Der Handwerksbursch und die Bauern legten sich nun auf die Streu, die schon zubereitet war und worauf auch Reiser Platz nahm. Der Handwerksbursch konnte sich über die Grobheit des Wirts gar nicht zufrieden geben und gar nicht darüber einschlafen, indem er unzählige Mal versicherte, dass ihm in ganz Kursachsen noch keine solche Grobheit von irgendeinem Wirt widerfahren sei. Als Reiser nun hier am anderen Morgen seinen Dreier Schlafgeld bezahlt hatte, war sein Vermögen bis auf 9 Pfennige geschmolzen. Und nun fing er an, auf einmal sich so erschöpft zu fühlen, da rohe Wurzeln schon seit mehreren Tagen seine einzige Kost gewesen waren, dass der Gedanke an eine Meile, die er gehen sollte, ihn mit Schrecken erfüllte. Denn er fühlte sich diesen Morgen wie gelähmt. Und der Raum zwischen Mühlhausen und hier kam ihm wie eine furchtbare Wüste vor, durch die er ohne einen Labetrunk und ohne Stärkung reisen sollte. Der Handwerksbursch, der den Abend vorher von seinen Reisen in Kursachsen bis in die späte Nacht erzählt hatte, machte sich nun auf den Weg nach Erfurt und fragte Reisern, ob er auch des Weges ginge. Dieser bejahte es und sie wanderten in einem nicht übereilten Schritt miteinander fort. Der Handwerksbursch, welcher ein Buchbindergeselle und schon ziemlich betagt war, fragte Reisern nach seiner Profession und dieser antwortete, er sei ein Schuhknecht und fand ordentlich eine Art von Würde darin, indem er sich einen Schuhknecht nannte. Denn als ein solcher war er doch etwas. Als einer, der ein bloßes Blendwerk seiner Fantasie verfolgte, war er nichts. Der Buchbindergeselle schien seiner Erzählung nach schon seit vielen Jahren aus dem Reisen ein eigenes Geschäft gemacht zu haben und war gegen seinen Gefährten mit seinen Erfahrungen nicht zurückhaltend, indem er ihn unterrichtete, wie man, besonders im Sommer und in der Obstzeit, mit einem halben Gulden sehr weite Touren machen könne, ohne doch dabei Not zu leiden. Obst, meinte er, würde einem nirgends versagt. Und Brot auch nicht leicht. Auf die Weise brauche man des Tages oft nur wenige Pfennige zu verzehren. So sei er schon mehrmalen ganz Kursachsen durchgereist und habe sich wohl dabei befunden. Kurz, er hielt Reisern würdig, in seinen Orden initiiert zu werden, dessen Vorzüge und Annehmlichkeiten er ihm auf die reizendste Art beschrieb, weil es ein Leben voll immerwährender Veränderung und Unabhängigkeit war. Reiser aber fühlte seine Knie wanken. Und seine Müdigkeit nahm so sehr bei jedem Schritte zu, dass er in diesem Augenblick das einförmigste und abhängigste Leben sich gerne hätte gefallen lassen, wenn sich ein ruhiger Aufenthalt ihm dargeboten hätte. Sein Gefährte schien seinen Kummer zu merken und suchte ihm Mut und Trost einzusprechen, als sie schon nahe vor Erfurt an einen kühlen und klaren Quell kamen, der dem Buchbindergesellen schon bekannt war, und wo sie bei der drückenden Hitze beide ihren Durst löschten. Nicht leicht kann diese wohltätige Quelle, die den Einwohnern von Erfurt wohlbekannt ist, für einen Wanderer erquickender gewesen sein, als sie es für Reisern war, der sich ganz erschöpft daran niederwarf und den Labetrunk, den er oft von Menschen kaum zu fordern wagte, nun unmittelbar aus dem Schatz der Natur empfing. Und dann erhielt so etwas für Reisern einen doppelten Wert, weil er das Poetische mit hinzutrug, das nun bei ihm wirklich wurde und wovon man sagen könnte, dass es die einzige Schadloshaltung für die notwendigen Folgen seiner Torheit war, für die er selbst nicht konnte, weil sie nach natürlichen Gesetzen in sein Schicksal von Kindheit auf sich notwendig einflechten musste. Als nun die alten Türme von Erfurt wieder aus dem Tale emporstiegen und Reiser nun hoffnungslos dahin zurückwanderte, wo er noch vor kurzem mit dem jugendlichen Schimmer der ersten Hoffnung ausgereist war, so fiel es ihm sonderbar auf, da sein Gefährte, der Buchbindergeselle, auf einmal zu ihm sagte, er glaube nicht, dass Reiser ein Schuhknecht sei, sondern hielte ihn für einen Studenten, der auf der Universität in Erfurt studieren wolle. Reiser, der schon wieder bis zum Hinsinken ermattet war, fühlte sich durch diese zufälligen Worte des Buchbindergesellen wie ins Leben zurückgerufen. NDR Kultur